Zum Tag der Sonne kamen eine Delegation des Verbandes der Koreaner in Kanada unter Leitung vom Vorsitzenden Kim Soo-hae und eine Delegation des Einheitsverbandes der Koreaner in Kirgisistan unter Leitung vom Vorsitzenden Park Yong-ho am 11. April mit einer Maschine in Pyongyang an.